14. Gesang. Die Überlistung des Zeus. Nestor, obgleich er beim Trinken saß, entging das Geschrei nicht, sondern er sprach zum Asklepios Sohn die gefiederten Worte: Edler Machaon, bedenke, wie soll das alles noch werden? Stärker wird schon bei den Schiffen das Rufen der rüstigen Männer. Aber du bleibe jetzt sitzen und trinke vom funkelnden Weine, bis dir ein heißes Bad Hekamede die prächtig Gelockte aufkocht und von der Wunde dir abwäscht die blutige Kruste. Ich aber will aufs Heck mich begeben und schnell es erkunden. Sprach's und ergriff seines Sohnes gut gefertigten Schild nun, der in der Hütte lag, Thrasymedes des Pferdebezähmers, blitzend von Erz. Der Sohn aber hatte den Schild seines Vaters, griff nach dem wehrenden Speer mit geschärfter eherner Spitze, trat aus der Hütte und sah vor sich gleich einen schmählichen Vorgang. In wilder Flucht die einen, die anderen sie jagend von hinten, Trojas tapfere Krieger. Gestürzt lag der Wall der Achaier. Wie wenn das große Meer sich regt in schwachem Gewoge, wenn es der pfeifenden Winde reißende Bahnen vorausahnt und sich nicht voranwälzt, weder hierhin noch dorthin, ehe nicht ein entschiedener Wind von Zeus her herabfährt. So sann der Greis hin und her, in seinem Herzen gespalten, ob er in die Menge der rossschnellen Danaer ginge oder zum Atreus Sohn Agamemnon, dem Hirten des Kriegsvolks. Da er sich so bedachte, schien vorteilhafter ihm dieses hinzugehen zum Atriden. Die aber schlugen einander tot im Kampf, ihnen krachte das blanke Erz um die Leiber unter den Stößen der Schwerter und doppelschneidigen Lanzen. Nestor begegneten da die Zeus-gesegneten Fürsten, wie von den Schiffen sie kamen, so weit vom Erz sie getroffen, Tydeus Sohn und Odysseus und Atreus Sohn Agamemnon. Denn weit entfernt von der Schlacht, am Ufer der Salzflut, der Grauen, lagen die Schiffe an Land. Die Vordersten hatten zur Ebene hin sie gezogen und hinter den Hex die Mauer errichtet. Denn so breit er auch war, so vermochte der Strand ganz und gar nicht alle Schiffe zu fassen, und eingeengt waren die Krieger. Drum lagen sie da gestaffelt und füllten des ganzen Gestades weit ausladende Bucht, soweit die Höhen sie umschlossen. Drum kamen, um die Schlacht zu sehen und des Kampfes Getümmel, sie miteinander heran, auf die Lanze gestützt, und bekümmert war ihr Herz in der Brust. Da begegnete ihnen der Alte, Nestor, und niederschlug er den Mut in der Brust der Achaier, und es begann und sagte zu ihm Agamemnon, der Herrscher: Nestor, Sohn des Neleus, du großer Stolz der Achaier, sag, was kommst du hierher und verließest das mordende Schlachtfeld? Fürcht ich doch, dass mir verwirklicht sein Wort, der gewaltige Hektor, wie er schon einmal gedroht, als er redete unter den Troern, eher werde er nicht von den Schiffen nach Ilios kehren, ehe er nicht die Schiffe verbrannt und uns selber getötet. So also redete jener, und das erfüllt sich nun alles. Nein doch, auch die anderen gutgeschienten Achaier hegen jetzt Groll gegen mich im Herzen, so wie Achilleus, und sie wollen nicht kämpfen bei den hinteren Schiffen. Nestor erwiderte ihm, der Gerenier, der Lenker der Rosse: Ja, dies alles ist wirklich geworden, und es vermöchte selbst Zeus, der Donnerer der Höhe, nicht ungeschehen es zu machen. Denn schon ist eingestürzt die Mauer, auf die wir vertrauten, dass sie ein sicherer Schutzwall sei für uns und die Schiffe. Sie aber kämpfen hartnäckig bei den Schiffen, den Schnellen, pausenlos. Nicht erkenntest du mehr, so scharf du auch spätest, von welcher Seite gescheucht die Achaier in Wirrnis sich drängen, so vermengt fallen sie, und es steigt das Geschrei bis zum Himmel. Wir aber wollen bedenken, wie sich diese Dinge entwickeln, wenn denn Verstand etwas hilft. Doch rate ich ab, dass wir selber jetzt in die Schlacht noch tauchen. Verwundet taugt keiner zum Kampfe. Zu ihm sagte da Agamemnon, der Herrscher der Männer: Nestor, da sie denn bei den hinteren Schiffen jetzt kämpfen und die errichtete Mauer nichts nützte, nichts auch der Graben, für deren Bau viel die Danaer litten, hoffend im Herzen, dass sie ein sicherer Schutzwall sei für sie und die Schiffe. Demnach muss es wohl Zeus, dem Übermächt'gen, lieb sein, dass fern von Argos hier die Achaier spurlos zugrund gehen. So wie ich's wusste, als er den Danaern wohlwollend beistand, so weiß ich jetzt, dass er jenen gleich wie den seligen Göttern Ruhm verleiht, doch unsere Kraft und Hände gelähmt hat. Auf denn, befolgen wollen wir's alle, wie ich es sage. Alle die Schiffe, die wir zuerst ans Ufer des Meeres zogen, schleifen und ziehen wir in die göttliche Salzflut und verteuen sie auf See an den Ankersteinen, bis dass die Nacht, die Unsterbliche, kommt. Und wenn dann vom Kampfe die Troer lassen, so könnten wir auch die übrigen Schiffe hinabziehen. Tadelnswert ist es ja nicht, vor dem Unheil zu fliehen, auch bei Nacht nicht. Besser man flieht und entgeht dem Unheil, als dass man gepackt wird. Finsteren Blicks sprach zu ihm da der einfallsreiche Odysseus: Atreus Sohn, welch ein Wort entschlüpfte dem Zaun deiner Zähne, Elender! Wenn du doch einen anderen ehrlosen Haufen führtest, statt uns zu gebieten, denen es Zeus doch beschieden, früh von Jugend an bis ins Alter schmerzliche Kämpfe durchzustehen, bis dass dahin wir schwinden ein jeder. So gedenkst du denn wirklich, der Troer Stadt mit den breiten Straßen zurückzulassen, um die viel Leid wir erduldet? Schweige, damit kein anderer Achaier hör diese Rede, die auf keinen Fall ein Mann im Mund führen sollte, der es in seinem Sinn versteht, das Rechte zu sagen und das Zepter führt, und ihm gehorchen die Völker, so viele wie du beherrschst als Gebieter der Völker von Argos. Jetzt aber zweifle ich an deinem Verstand, so wie du geredet, der du verlangst, man sollte nun mitten in Schlacht und Getümmel die gedeckten Schiffe ins Meer ziehen, dass es den Troern mehr noch nach Wunsch ausgeht, wo sie schon die Übermacht haben, und jäh auf uns sich senkt das Verderben. Denn die Achaier werden den Kampf nicht durchstehen, wenn man die Schiffe ins Meer zieht, sondern suchend sich umsehen bei erlahmender Kampflust. Da wird dein Vorschlag Schaden bringen, Gebieter der Völker. Ihm erwiderte drauf Agamemnon, der Herrscher der Männer: Tief hast du mich, Odysseus, getroffen mit deiner argen Schelte. Doch befehle ich nicht, dass die Söhne Achaias gegen den Willen die gut überdeckten Schiffe ins Meer ziehen. Jetzt aber komme einer mit einem besseren Vorschlag. Sei es ein junger oder ein alter, mir wär er willkommen. Da sprach vor ihnen Diomedes, der tüchtige Rufer: Nah ist der Mann. Wir brauchen nicht lange zu suchen, sofern ihr folgen wollt und nicht ungehalten im Groll seid, ein jeder, weil von Geburt ich der Jüngste bin in eurer Mitte. Aber auch ich rühme mich eines Vaters von edlem Geschlechte, Tydeus, den in Theben bedeckt der Hügel des Grabes. Dem Porthos wurden 3 untadelige Söhne geboren, und sie wohnten in Pleuron und Kalydons steilen Gefilden, Agrios Melas, als dritter dann Oinous, der Lenker der Rosse, meines Vaters Vater, bei weitem der beste der Brüder. Aber er blieb am Ort. Doch mein Vater nahm Wohnsitz in Argos nach langem Irrgang. So wollten's wohl Zeus und die anderen Götter. Von des Adrastos Töchtern nahm er eine zur Frau sich, wohnte in reichem Haus und weizentragende Fluren hat er genug und ringsum viele Gärten mit Bäumen, und er hatte viel Kleinvieh und tat sich hervor mit der Lanze unter allen Achaiern. Das wisst ihr wohl, wenn's denn wahr ist. Darum haltet mich nicht für gering und feige geboren, dass ihr den Vorschlag nicht ernst nehmt, den wohlbedacht ich euch mache. Auf in die Schlacht, gehorchend der Not, auch wenn wir verletzt sind. Dort wollen wir zwar selber uns dann des Kampfes enthalten, fern den Geschossen, dass keiner zur Wund eine Wunde sich hole. Aber die anderen werden wir spornen und treiben, die sonst auch, feig ihrem Herzen folgend, beiseite stehen und nicht kämpfen. So sprach er. Und die hörten willig auf ihn und gehorchten und brachen auf, voran Agamemnon, der Herrscher der Männer. Doch nicht vergeblich hielt Wacht der berühmte Erdenerschütterer, sondern er ging ihnen nach in Gestalt eines Manns hohen Alters, fasste die rechte Hand des Atreus-Sohns Agamemnon und begann und sprach zu ihm die gefiederten Worte: Jetzt mag Atride sich wohl das grausame Herz des Achilleus freuen in seiner Brust, den Tod und die Flucht der Achaier anzusehen, denn es ist kein Gefühl in ihm, auch kein bisschen. Möge er doch nur zugrund gehen und eine Gottheit ihn blenden. Dir aber grollen durchaus nicht gänzlich die seligen Götter, sondern noch werden wohl der Troer Berater und Führer decken mit Staub das weite Gefild. Du wirst selber mit ansehen, wie sie fliehen zur Stadt von den Schiffen und von den Hütten, sprach es und schrie laut auf und stürmte davon durch die Ebene. Und so gellend, wie wenn 9.000 oder 10.000 Männer aufschreien im Krieg, die grad hitzig die Feldschlacht eröffnen, so gellend stieß aus der Brust der mächtige Erdenerschütterer seine Stimme und flößte so ein einem jeden Achaier große Kraft, unentwegt sich in Krieg und Schlacht zu bewähren. Hera, die goldenthronende, blickte von des Olympos Kuppe herab, und sogleich bemerkte sie ihn, wie er keuchend sich abmühte in der männerehrenden Feldschlacht, ihren eigenen Bruder und Schwager, und freute sich innig. Aber den Zeus sah sie sitzen auf dem obersten Gipfel Idas des Quellenreichen. Verhasst ward er ihr da im Herzen. Drauf überlegte Hera mit sanftem Kuhblick die Herrin, wie sie den Sinn des ägistragenden Zeus könnte täuschen. Folgender Plan erschien ihr in ihrem Herzen der beste: fein sich herauszuputzen und hin dann zum Ida zu gehen, ob er vielleicht sich sehnen würde, zu schlafen in Liebe bei ihrem Leib, und sie ihm einen Schlaf, einen leidlosen Linden über die Lider gieße und seine verständigen Sinne. Und sie ging in die Kammer, die ihr Hephaistos, ihr eigener Sohn, gefertigt. Er hat an die Pfosten gefügt dichte Türen mit geheimem Riegel. Kein anderer Gott konnte ihn öffnen. Dort ging Hera hinein und schloss die schimmernden Flügel. Mit Ambrosia wusch sie zuerst von der reizenden Haut sich jegliche Unreinheit und salbte sich glänzend mit Salböl ein, ambrosischem, köstlichem, das als Parfüm ihr diente. Wurde es auch nur geschüttelt im Hause Kronions mit eherner Schwelle, gelangte sein Duft doch zur Erd wie auch zum Himmel. Als sie damit sich gesalbt, ihre schöne Haut und die Haare fein gekämmt, da flocht mit den Händen sie glänzende Zöpfe, schöne, ambrosische, hängend herab vom unsterblichen Haupte, hüllte sich dann in ein göttliches Kleid, dass ihr Göttin Athene kunstreich gewirkt und geglättet und reich verziert mit Figuren, und befestigte es an der Schulter mit goldenen Nadeln, band sich den Gürtel um, der mit 100 Quasten versehen, und steckte Ohrringe in die gut durchlöcherten Läppchen, je mit 3 maulbeerförmigen Perlen und strahlend von Anmut. Und in ein Kopftuch hüllte sie sich, die herrliche Göttin, in ein schönes und neues, das hell wie die Sonne erstrahlte, und band sich unter die schimmernden Füße schöne Sandalen. Doch als sie nun den ganzen Putz sich umgelegt hatte, schritt sie hin und ging aus der Kammer und rief Aphrodite von den anderen Göttern beiseite und sprach diese Worte: Möchtest du mir, liebes Kind, jetzt wohl folgen in dem, was ich sage, oder es mir verweigern, weil du darüber ergrimmt bist, dass ich den Danaern helfe, du hingegen den Troern? Ihr antwortete drauf die Tochter des Zeus, Aphrodite: Hera, würdige Göttin, du Tochter des mächtigen Kronos, sage, was hast du im Sinn? Mein Herz heißt, mich's zu erfüllen, wenn ich's erfüllen kann und wenn's denn ist zu erfüllen. Aber mit listigem Sinn sprach zu ihr da Hera, die Herrin: Gib mir jetzt die Kräfte der Liebe und Sehnsucht, womit du alle bezwingst, die Unsterblichen wie auch die sterblichen Menschen. Denn ich will gehen zu den Grenzen der fruchtbaren Erde, zu sehen Okeanos, den Urquell der Götter, und Thetis, die Mutter, die mich in ihren Häusern sorgsam erzogen und nährten. Rhea brachte mich ihnen, als Zeus, der donnernde Kronos, unter die Erde verbannte und die unwirtliche Salzflut. Diese will ich besuchen, ihr endloses Zanken zu schlichten, denn schon lange gehen die beiden sich aus dem Wege, meiden das Lager der Liebe, da Zorn ihr Gemüt hat befallen. Wenn ich beiden ihr Herz mit Worten könnte bereden und auf das Lager sie bringen, sich zu vereinen in Liebe, immer hieße ich ihnen dann lieb und Achtung gebietend. Zu ihr sagte darauf Aphrodite, die Freundin des Lächelns: Unmöglich ist's und nicht ziemt sich's, dir deinen Wunsch zu verweigern, denn in den Armen des Zeus, des Allermächtigsten, ruhst du. Sprach's und löste sich dann von der Brust den bestickten und bunten Riemen, worin ihr gewirkt waren alle bezaubernden Kräfte. Drinnen war Liebeskraft, drinnen Sehnsucht, drin zur Verführung Liebesgeflüster, das selbst die Verständigen um den Verstand bringt. Den gab sie ihr in die Hände und sprach und sagte die Worte: Da, nimm und stecke in den Bausch des Gewands diesen bunten Riemen, in den hinein alles gewirkt ist. Und ich versichere, nicht kehrst du zurück, ohne dass dein Wunsch sich erfüllt hat. Sprach's, und es lächelte Hera mit sanftem Kuhblick, die Herrin, und steckte lächelnd ihn dann hinein in den Bausch des Gewandes. Die nun ging in das Haus, die Tochter des Zeus, Aphrodite. Hera jedoch verließ eilend den Gipfelpunkt des Olympos. Über Pierien schritt sie, Ematias reizende Fluren, stürmte dann über der Rosse züchtenden Thraker Gebirge, über die höchsten Gipfel, nie die Erde berührend mit ihren Füßen. Vom Athos herab übers wogende Meer hin schritt sie und kam nach Lemnos, der Stadt des göttlichen Thoas. Dort aber traf sie den Schlaf, den leiblichen Bruder des Todes, fasste ihn fest bei der Hand und sprach und sagte die Worte: Schlaf, du Herr über alle die Götter und alle die Menschen, hast du auch früher schon einmal erhört meine Bitte, so lass dich auch jetzt bereden. Ich werde dir dankbar sein alle Tage. Schläfre mir ein, des Zeus leuchtende Augen unter den Brauen, eilig, sobald ich mich zu ihm in Liebe gelegt hab. Schenken will ich dir einen schönen Armstuhl, der ewig hält, einen goldenen, den wird Hephaistos, mein hinkender Sohn, dir kunstvoll schaffen, dazu einen Schemel für unter die Füße, auf den magst du die schimmernden Füße dann stützen beim Schmausen. Doch der erquickende Schlaf entgegnete ihr, und er sagte: Hera, würdige Göttin, du Tochter des mächtigen Kronos, einen andern der Götter, der für ewig geborenen, könnte ich leicht einschläfern, sogar die Fluten des Stromes, des Okeanos, der doch der Urquell ist aller Wesen. Zeus, dem Kroniden, aber möchte ich gewiss mich nicht nahen und ihn nicht einschläfern, sofern er nicht selbst es gebietet. Denn auch ein andermal schon hat ein Auftrag von dir mich behelligt, damals, an dem Tag, da der übermütige Zeus-Sohn Herakles wegfuhr von Troja, nachdem die Stadt er zertrümmert. Ja, da lullte ich ein Zeus' Sinn, des Trägers der Ägis, um ihn erquickend ergossen. Doch du ersannst ihm im Herzen Schlimmes, erregtest leidiger Winde Wehen auf dem Meere, trugst dann hinweg ihn nach Kos, der wohlbevölkerten Insel, fern von allen Gefährten. Zeus wütete, als er erwacht war, schleuderte durch das Haus die Götter und suchte vor allen mich, und hätte vom Äther spurlos ins Meer mich geworfen, hätt mich die Nacht nicht gerettet, die Götter bezwingt und die Menschen. Fliehend kam ich zu ihr, doch Zeus, so sehr er erzürnt war, ließ ab vom Groll aus Scheu, die schnelle Nacht zu bekümmern. Jetzt aber kommst du mir wieder mit einem unmöglichen Auftrag. Zu ihm sagte da Hera mit sanftem Kuhblick die Herrin: Schlaf, warum nur gedenkst du im Herzen dieser Geschichten? Meinst du etwa, so stehe den Troern Zeus bei, der Donnerer, wie um Herakles, seinen Sohn, er heftig ergrimmte? Komm, ich will dir eine der jugendfrischen Chariten geben zur Frau, und deine Gattin soll sie genannt sein, Pasithee, nach der du dich sehnst stets alle die Tage. So sprach sie. Da freute der Schlaf sich und gab ihr zur Antwort: Auf, beim Wasser des Styx, dem Unverletzlichen, schwör mir, fass mit der einen Hand die viele ernährende Erde und mit der anderen das glitzernde Meer, das uns alle die untern Götter zeugen werden, rings um Kronos versammelt, dass du mir eine geben wirst der jungen Chariten, Pasithee, nach der ich mich sehne stets all die Tage. Sprach's, und Hera, die Göttin mit weißen Armen, gehorchte, und sie schwur, wie er's wollte, und rief beim Namen die Götter alle im Tartaros drunten, welche Titanen genannt sind.